Haben sich die Saurier zum Schlafen hingelegt? Die neuen gigantischen Arten, die Bronto und Brachio und Ultrasaurier, lebten auf der ganzen Erde. Wie Giraffen knabberten sie mit ihren langen Hälsen und den kleinen Köpfen an den Blättern in den Baumkronen. Eine halbe Tonne Grünfutter verzehrten sie lässig an einem Tag. Und man stellt sich lieber nicht vor, welche Kotmengen sie dabei hinterließen. Man hat ausgerechnet, dass sie 20 Stunden am Tag fressen mussten, um ihren Hunger zu stillen. Wenn es ihnen zu heiß wurde, gingen sie baden. Manchmal dösten sie in der Sonne. Über das Verhalten der Saurier kann man in Büchern oder Internetseiten viel lesen. Das meiste davon ist allerdings Spekulation. So wissen wir nicht, ob sich die Saurier im Wasser paarten, wie die Krokodile, oder an Land. Wir wissen nicht einmal, wie sie geschlafen haben, ob im Stehen oder im Liegen. Wahrscheinlich haben sie überhaupt nicht richtig geschlafen, sondern im Stehen vor sich hingedöst. Weil die Wissenschaftler Fußspuren von Sauriern gefunden haben, die sehr nahe beieinander lagen, vermuten sie, dass die großen Saurier Herden bildeten wie Elefanten und ähnlich friedlich durch die Natur zogen. Möglicherweise sind sogar verschiedene Arten gemeinsam gewandert. So klug wie Elefanten waren die Riesen wegen ihres kleinen Hirns wohl nicht, aber auch nicht so dumm, wie man lange Zeit dachte. In Herden zu leben erfordert nämlich eine gewisse Intelligenz. Wahrscheinlich lief bei den Pflanzenfressern der Nachwuchs in der Mitte der Gruppe, geschützt von den mächtigen Eltern. Ausgegraben haben die Forscher auch eine Menge Saurier-Eier. Die Eier von Sauriern sind groß wie Fußbälle und ziemlich stabil. Die kleinen Saurier mussten ganz schön picken, um durch die Schale zu kommen. Weil viele Saurier-Eier in Nestern beisammen lagen, vermuten die Dino-Forscher, dass die Saurier ihre Eier ausgebrütet haben wie Vögel und dass sie sich um ihre Kinder auch so fleißig und geduldig gekümmert haben wie Vögel. Auch das spricht dafür, dass die Saurier relativ intelligente Tiere waren. Je größer die pflanzenfressenden Saurier wurden, desto interessanter wurden sie für andere Tiere. Und so entstand allmählich eine neue Gruppe von Dinos. Eine Gruppe, die wieder Fleisch fraß und gefährlicher war als alle Dinos zuvor. Diese Fleischfresser machten Jagd auf die Pflanzenfresser. Der Tyrannosaurus Rex war der größte und faszinierendste unter den Jägern. Besonders viel weiß man nicht über ihn. Er lebte vermutlich auf der ganzen Welt, war groß wie ein einstöckiges Haus und wog so viel wie ein Elefant. Er besaß einen riesigen Schädel und ein kleines Hirn. Für seine Vorderbeine hatte er offenbar wenig Verwendung. Sie sind klein und kümmerlich ausgefallen. Ganz anders seine Zähne. Sie sind gebogen wie Dolche und mit feinen Sägezähnen versehen. Jeder Einzelne könnte ein Kaninchen aufspießen. Saurier gab es nicht nur an Land, sondern auch im Meer und sogar in der Luft. Im Meer schwammen die schnittigen Ichthyosaurier, die aussahen wie riesige Delfine. Und durch die Luft flogen die mächtigen Pterosaurier, die Häute hatten wie Fledermäuse. Wie die Echsen das Fliegen gelernt haben, kann man wiederum nur vermuten. Wahrscheinlich sind die ersten mutigen Tiere auf Bäume oder Felsen geklettert und gesprungen wie Eichhörnchen. Diejenigen, die am leichtesten waren oder schon ein paar Häute an Beinen und Rumpf hatten, kamen lebendig auf dem Boden an und vererbten ihr Können weiter. Für die anderen war die Sache gelaufen.